ist das Ende gut und führt zum Ziel. Felix rechnete damit, und er hatte recht, dass man ihm in dem Motel in der Genova das am schwersten zu vermietende Apartment geben würde. Das, in dem Sarah Klein ermordet worden war. Ihr Name bitte? Wollen Sie bitte das Anmeldeformular aus? Ich schrieb Diego Velasquez, Poza Rica, Veracruz, geboren 18. Dezember 1939, wohnhaft 3A, Poniente 82, Puebla. Ich hatte ihm geraten, stets Wahrheit und Lüge zu mischen. Er zögerte, bevor er mit dem Namen seines Selbstporträts unterzeichnete, dem er nicht mehr glich. Er war allein und sah sich um. Wenn etwas zurückgeblieben war, um an Sarah Kleins Aufenthalt zu erinnern, so hatte die Polizei es gewiss schon entfernt. Der Plattenspieler war ein kleiner, altmodischer Apparat.